Ja, okay, wir fangen an. Der Sheikh sagt vor, ja? MashaAllah, nahmadullah tabarak ta'ala ala islami hadhihi al-mar'a wa nas'alullah azza wa jalla an yuthabbitha. Qooli ashhadu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar! Alhamdulillah. Und die Schwestern, die sollen sich um diese neue Schwester kümmern. Liebe Schwester, das ist der erste Schritt.